HR2 Kultur. Feature. Alexander von Humboldts unbekannter Kosmos. Kapitel 4. Humboldt als Kritiker von Kolonialismus und Sklaverei. Feature von Hans Sarkovic. Einem feinfühligen Menschen können die europäischen Kolonien nicht angenehm für dauernden Aufenthalt sein. Ein sensibler Mensch wird dort mehr erdulden als ein gebildeter. Letzterer wird die Verbindung mit Europa herstellen, er wird über Bücher, Instrumente verfügen. Das nämliche Interesse, das die Tropennatur einflößt, wird ihn den Mangel an Pflege der Wissenschaft vergessen lassen. Es wird leicht sein, Aufklärung in den Kolonien zu verbreiten, aber es wird nicht leicht sein, die Menschen dort in milde, liebenswürdige, soziale Wesen umzuwandeln. Mit diesen Sätzen begann Alexander von Humboldt seine grundsätzliche Verurteilung des Kolonialsystems. Der Text ist aber nicht, wie sonst bei Humboldt üblich, in einer Zeitschrift gedruckt worden. Er findet sich handschriftlich in seinen amerikanischen Reisetagebüchern. Humboldt schrieb ihn Anfang 1803 in Guayaquil, im heutigen Ecuador. Seine harsche Kritik war nicht zur Veröffentlichung bestimmt, denn Humboldt reiste mit einer Sondergenehmigung des spanischen Königs. 1799 war er in die spanischen Kolonien in Amerika aufgebrochen, um dort naturkundliche, historische und ethnografische Studien zu betreiben. Humboldt war ein Multitalent als Geologe und Geograf, als Klimaforscher und Messtechniker, als Botaniker und Zoologe. Die spanische Regierung erhoffte sich von dem renommierten Wissenschaftler weitere Aufschlüsse über ihre amerikanische Kolonie, eine Verbesserung der Wirtschaftsleistung, neue statistische Angaben und zuverlässigere Landkarten. Was die spanische Regierung nicht wollte, waren Angriffe gegen die koloniale Ausbeutung und den Sklavenhandel. Und so behielt Humboldt zunächst alles für sich, was er in sein Reisetagebuch eintrug. Woher kommt dieser Mangel an Moral, woher diese Leiden, dieses Unbehagen, denen jeder empfindsame Mensch in den europäischen Kolonien ausgesetzt ist? Das rührt daher, dass die Idee der Kolonie selbst eine unmoralische Idee ist. Diese Idee eines Landes, das einem anderen zu Abgaben verpflichtet ist. Eines Landes, in dem man nur zu einem bestimmten Grad an Wohlstand gelangen soll, in welchem der Gewerbefleiß, die Aufklärung, sich nur bis zu einem bestimmten Punkt ausbreiten dürfen. Denn jenseits dieser Grenze würde das Mutterland nach eingebürgerten Vorstellungen weniger gewinnen. Jenseits dieser Mittelmäßigkeit würde sich eine zu starke, wirtschaftlich zu selbstständige Kolonie unabhängig machen. Jede Kolonialregierung ist eine Regierung des Misstrauens. Man verteilt die Autorität dort nicht so, wie es die öffentliche Wohlfahrt der Einwohner erfordert, sondern entsprechend dem Argwohn, dass diese Autorität sich vereinigen, dass sie sich zu sehr um das Wohl der Kolonie bemühen und den Interessen des Mutterlandes gefährlich werden könnte. Je größer die Kolonien sind, je konsequenter die europäischen Regierungen in ihrer politischen Bosheit sind, umso stärker muss sich die Unmoral der Kolonien vermehren. Man sucht seine Sicherheit in der Uneinigkeit. Man trennt die Kasten, man schürt ihren Hass und ihre Streitigkeiten, man beklagt heuchlerisch ihren gegenseitigen Hass, man verbietet ihnen, sich durch Heiraten zu verbinden, man fördert die Sklaverei, weil die Regierung eines Tages, wenn alle anderen Mittel versagen, zu dem grausamsten von allen Zuflucht nehmen kann, nämlich die Sklaven gegen ihre Herren zu bewaffnen, diese erwürgen zu lassen, bevor man selbst erwürgt wird, was doch immer das Ende dieser schrecklichen Tragödie sein wird. Man vergibt Ämter nur an Emporkömmlinge und gemeine Menschen, die der Hunger aus Europa vertrieben hat. Man erlaubt diesen, die in den Kolonien Geborenen, geringschätzig zu behandeln. Man schickt Leute, die den Kreolen das Blut aussaugen. Und diese Leute sprechen unaufhörlich von den Besitztümern, die sie im Stich gelassen haben, um in einem Land sesshaft zu werden, in dem ihnen alles missfällt, wo der Himmel nicht blau ist, wo das Fleisch nicht schmackhaft ist, wo alles verächtlich ist. Und dennoch verlassen sie es nicht. Ein aufgeklärter Bischof, der von Trujillo, mit dem ich über die Ursachen der Unmoral in den Kolonien sprach, sagte mir in einem sehr entschiedenen Ton: Es ist so schwierig für einen Europäer, in diesen Breiten ein anständiger Mensch zu bleiben, wo die Straflosigkeit bis in den Klerus hineinherrscht, dass ich Gott täglich bitte, mich nicht hier sterben zu lassen, denn ohne Zweifel werde ich verdammt sein. Das waren deutliche Worte, die allerdings im Tagebuch eingeschlossen blieben. Erst nach seiner Rückkehr wagte es Humboldt, die Missstände auch öffentlich zu benennen. Seine Niederschriften während der Reise dienten ihm dabei als Unterlage. Er selbst hat seine zum Teil über mehrere Wochen niedergeschriebenen Beobachtungen und Gedanken nicht in Buchform veröffentlicht. Wieder in Europa nahm er die Tagebücher auseinander. Er fügte den Blättern Notizen, Briefe, Textauszüge, Manuskriptentwürfe und andere Schriftstücke bei. Danach ließ er alles neu binden. Nach dem Zweiten Weltkrieg galten diese Bände zunächst als verschollen, aber 1957 wurden sie von der Sowjetunion an die DDR zurückgegeben und über Jahrzehnte transkribiert. Heute sind sie im Besitz der Staatsbibliothek zu Berlin. Ulrike Leitner arbeitete in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am handschriftlichen Nachlass von Humboldt. Ihr war es Ende der 90er Jahre gelungen, in dem Teil des Humboldt-Nachlasses, den die Krakauer Jagiellonen-Bibliothek aufbewahrt, bis dahin unbekannte Blätter aus den amerikanischen Tagebüchern zu finden. Sie hält die Aufzeichnungen für eine wichtige Quelle zum Werk und Leben von Humboldt. Die Tagebücher zeigen uns ja nicht nur, wie Humboldt gereist ist, also seine Abenteuer unterwegs, seine Begegnung vor Ort, also Humboldt live, das ist schon mal sehr spannend. Man hat wirklich das Gefühl, man kommt Humboldt in seinen Tagebüchern sehr nahe, viel näher als in seinen Publikationen. Aber man kann auch sein wissenschaftliches Denken besser verstehen. Man sieht seine literarischen Quellen. Er notiert auch Ideen und Spekulationen über das Beobachtete. Und was besonders spannend ist, er notiert noch viele Jahre später, also zum Teil bis 50 Jahre später, Korrekturen an den Rand von damaligen Notizen, die eben die Entwicklung von Wissenschaften, wie zum Beispiel in der Geologie, zur Entstehung von Gesteinen und so weiter, zeigen. Und daneben ist es eben auch ein Bild der bereisten Länder, was für die Wissenschaftsgeschichte, zum Beispiel für die Biodiversitätsforschung oder Klimaforschung, doch heute von großem Interesse ist. In seinen amerikanischen Reisetagebüchern hielt Humboldt neben seinen Forschungsergebnissen auch seine Gedanken fest und schilderte unverblümt, was er sah, hörte und dachte. Das waren, wenn es um die koloniale Überheblichkeit und die Misshandlung von Sklaven ging, zum Teil erschütternde Szenen. Aus diesen Aufzeichnungen wird im letzten Teil dieser Tondokumentation noch ausführlich zitiert werden. Schon bei ihren Eroberungen auf dem amerikanischen Kontinent waren die Spanier mit äußerster Brutalität vorgegangen. Im 16. Jahrhundert löschte Francisco Pizarro das Inka-Reich aus. Hernán Cortés vernichtete das Aztekenreich mit seiner Hauptstadt Tenochtitlan. Obwohl die Eroberung Mexikos fast 300 Jahre zurücklag, war sie für Humboldt noch sehr präsent. Immer wieder beklagte er in seinen Schriften, dass die spanische Kolonialregierung zu wenig unternahm, um das indianische Erbe zu sichern. Die Monumente zerfielen und die Sprachen der Indigenen gerieten in Vergessenheit. Es war abzusehen, dass bald nichts mehr an die Zeit vor der spanischen Eroberung erinnern würde. Humboldt hielt sich auf seiner Amerikareise rund ein Jahr in Mexiko auf, das damals noch als Neuspanien bezeichnet wurde. Am 23. März 1803 war er in Acapulco angekommen. Er wusste, was der spanische König als Gegenleistung für den Aufenthalt in den Kolonien erwartete, nämlich eindeutige Hinweise, wie die Ausbeutung der Bergwerke, der landwirtschaftliche Ertrag, der Handel und die Infrastruktur im Land verbessert werden könnten. Entsprechende Expertisen lieferte Humboldt auch. Aber er widmete sich mit mindestens ebenso großer Leidenschaft seinen naturwissenschaftlichen Forschungen und historischen Studien zur vorspanischen Zeit. Man ist schon so lange her daran gewöhnt, von der Hauptstadt Mexikos als von einer mitten in einem See gebauten Stadt zu hören, welche nur durch Dämme mit dem festen Land zusammenhänge, und mag sich daher sehr wundern, den Mittelpunkt der heutigen Stadt in meinem mexikanischen Atlas etwa 4500 Meter von dem See Texcoco und von dem von Chalco über 9000 Meter entfernt zu finden. Man wird deswegen entweder die Genauigkeit der in den Entdeckungsgeschichten der neuen Welt gegebenen Beschreibungen in Zweifel ziehen oder sich mit der Erklärung helfen, dass die heutige Hauptstadt von Mexiko nicht auf diesem Grund gebaut sei, auf welchem die alte Residenz von Montezuma gestanden habe. Allein es ist völlig zuverlässig, dass die Stadt ihre Stelle nicht verändert hat. Die Domkirche von Mexiko steht genau auf demselben Platze, wo sich der Tempel des Huitzilopochtli befand. Die heutige Straße Tacuba ist die alte Straße Tlacopan, durch welche Cortés in der traurigen Nacht vom 1. Juli 1520 den berühmten Rückzug gemacht hat. Und die scheinbare Verschiedenheit der Lage, wie sie auf den alten Karten und den meinigen angegeben ist, kommt bloß von der Verminderung des Wassers im See von Texcoco her. Mit einer Menge von Teokallis, den pyramidenförmigen Tempeln geziert, welche sich wie die Minarette zum Himmel erhoben, umgeben von Wasser und Dämmen, auf Inseln gebaut, die mit Vegetation bedeckt waren, und bei der ewigen Bewegung mehrerer tausend Boote, durch die der See belebt wurde, muss das alte Tenochtitlan nach dem Bericht der ersten Eroberer Ähnlichkeit mit einigen Städten von Holland und China oder mit dem Delta von Niederägypten gehabt haben. Der erste Teokalli, um welchen die neue Stadt gebaut wurde, war, wie der älteste griechische Tempel, der des Apollo zu Delphi, aus Holz. Das steinerne Gebäude hingegen, dessen Architektur von Cortés und Bernal Díaz bewundert wurde, war von dem König Ahuitzotl im Jahre 1486 auf der nämlichen Stelle aufgeführt worden. Es bestand in einer Pyramidenform von 37 Metern Höhe und lag mitten auf einem großen, mit Mauern eingeschlossenen Hof. Man unterschied daran 5 Stockwerke. Der Teokalli von Tenochtitlan stand, gleich allen ägyptischen, asiatischen und mexikanischen Pyramiden, in genauer Richtung gegen die Himmelsgegenden, hatte eine Basis von 97 Metern und war oben abgestumpft, sodass er in der Entfernung einem ungeheuren Kubus ähnlich sah, auf dessen Spitze kleine, mit hölzernen Kuppeln bedeckte Altäre angebracht waren. Die Endspitze dieser Kuppeln erhob sich 54 Meter über die Basis des Gebäudes oder über das Pflaster seiner Einfassung. Als man vor kurzem den Platz um die Domkirche pflasterte, fand man in einer Tiefe von 10 bis 12 Metern Stücke von Bildhauerarbeit. Wenige Nationen haben wohl größere Massen in Bewegung gesetzt als die Mexikaner. Der Kalender und der Opferstein, welche auf dem großen Platze stehen, haben 8 bis 10 Kubikmeter. Die kolossale Statue des Teoyaomiki, die mit Hieroglyphen bedeckt ist und auf einer Diele des Universitätsgebäudes liegt, ist 2 Meter lang und 3 Meter breit. Auch hat mir der Kanonikus Gamboa versichert, man sei bei einer Grabung in der Nähe der Kapelle des Sagrario neben einer ungeheuren Menge von Idolen, welche zum Teokalli gehörten, auch auf ein Stück Felsen mit Bildhauerarbeit gestoßen, das 7 Meter Länge, 6 Meter Breite und 3 Meter Höhe gehabt und das man vergebens herauszuschaffen versucht habe. Deutlich wird in dem Text, dass es Humboldt nicht nur darum ging, der indigenen Bevölkerung ihre Geschichte zurückzugeben. Er war auch bemüht, die bescheidenen architektonischen Reste der frühen Hochkulturen in eine Entwicklungslinie mit den herausragenden Bauten in anderen Teilen der Welt zu stellen. Nicht erst die spanische Kolonialmacht hatte, so Humboldt, die Zivilisation auf den Kontinent gebracht. Wenn er die kulturellen Leistungen der amerikanischen Ureinwohner schilderte, dann ergriff er Partei für den Teil der mexikanischen Bevölkerung, der von der Kolonialmacht weitgehend entrechtet war. Humboldts Text findet sich auch in seinem Mexiko-Buch, das Teil seines amerikanischen Reisewerks ist. Auf Deutsch erschien es in 5 Bänden bei Cotta zwischen 1809 und 1814. Das Mexiko-Buch ist eine umfassende Landeskunde, die mit Statistiken und ausführlichen Beschreibungen alle geografischen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Themen behandelt. Humboldt lehnte zwar die Form des Kolonialismus, wie er sie in Amerika kennengelernt hatte, mit deutlichen Worten ab, aber was wollte er stattdessen? Dazu Thomas Nährlich, der zusammen mit Oliver Lubrich Humboldts sämtliche Schriften 2019 herausbrachte. Er hat keine ganz konsistente Theorie über den Kolonialismus, könnte man sagen. Das ist ja erst viel später entstanden, unter anderem in der Strömung der Postcolonial Studies dann im 20. Jahrhundert. Aber er beschreibt schon ganz viele Aspekte des kolonialen Systems. Einerseits wirtschaftlich, andererseits demografisch. Und da zeigt er eben auch, es finden unter den Bedingungen von Kolonialismus auch Völkermord statt, unter anderem an den Ureinwohnern, an den Indigenen in Nordamerikas, an den Indianern. Und eben auch eine ganz bedrückende, bestürzende Ausbeutung der Sklaven durch die Sklaverei. Also da ist er hellsichtig, da protestiert er auch. Und andererseits kann er sich natürlich von gewissen Vorstellungen seiner Zeit auch nicht völlig frei machen. Mexiko ist das eigentliche Land der Ungleichheit. Denn nirgends ist sie in Verteilung der Glücksgüter, der Zivilisation, des Anbaus und der Bevölkerung größer als hier. Die Hauptstadt und mehrere andere Städte besitzen wissenschaftliche Anstalten, die man mit den europäischen vergleichen darf. Die Bauart der öffentlichen und der Privatgebäude, die Eleganz im Hausgerät, die Equipagen, der Luxus in der Tracht der Frauen, der gesellschaftliche Ton, alles verrät eine Verfeinerung, gegen welche die Nacktheit, Unwissenheit und Rohheit des gemeinen Volks aufs Schreiendste absticht. Ja, die Ungleichheit des Vermögenszustands findet sich nicht bloß unter der Kaste der Weißen, der Europäer und Kreolen, sondern selbst unter den Ureinwohnern des Landes. Betrachtet man die mexikanischen Indianer in Masse, so sieht man nichts als ein Gemälde großen Elends. Auf die unfruchtbarsten Ländereien verwiesen, indolent von Charakter und noch mehr zufolge ihrer politischen Lage, leben die Eingeborenen eigentlich nur von einem Tag zum anderen. Und man würde beinahe vergebens einen unter ihnen suchen, der ein mittelmäßiges Vermögen besäße. Statt glücklichen Wohlstands findet man dafür einige Familien, deren Vermögen umso kolossaler erscheint, je weniger man es unter den niedrigsten Klassen des Volks erwartet. Wenn die Gesetzgebung der Königin Isabella und des Kaisers Karl V. die Eingeborenen von Seiten der Auflagen zu begünstigen scheint, so beraubte sie sie dafür der wichtigsten Rechte, welche die übrigen Bürger genießen. In einem Jahrhundert, wo man sich in aller Form darüber stritt, ob die Indianer vernünftige Wesen seien, glaubte man ihnen noch eine Wohltat, damit zu erweisen, dass man sie als Bergleute behandelte, für immer unter die Vormundschaft der Weißen setzte und jeden Akt, der von einer Person aus der kupferfarbigen Rasse unterzeichnet war und jede Schuld, die sie gemacht hatte, wenn sie über 15 Franken ging, für ungültig erklärte. Diese Gesetze haben sich in ihrer vollen Kraft erhalten und setzen natürlich eine unübersteigbare Scheidewand zwischen die Indianer und die übrigen Kasten, deren Vermischung gleichfalls verboten ist. Viele tausend Einwohner können keinen gültigen Kontrakt machen. Und zu immerwährender Minorität verdammt, werden sie sich selbst und dem Staat, in welchem sie leben, zur Last. Bei allem Engagement für die weitgehend entrechtete indigene Bevölkerung in Mexiko war es doch der europäische Blick, mit dem Humboldt die spanischen Kolonien betrachtete und analysierte. So wendete er sich in seinem Mexiko-Buch auch den Bewohnern zu, die aus Spanien kamen oder als Weiße in den Kolonien geboren worden waren, also den Kreolen. Sein Urteil über die spanische Kolonialpolitik ist jetzt eindeutig und relativiert das, was Humboldt nur wenige Seiten vorher geschrieben hatte. Der Begriff Rasse war damals noch eine übliche Bezeichnung und weit davon entfernt, rassistisch gemeint zu sein. Der in den spanischen Besitzungen allgemeine Mangel an Geselligkeit und der Hass, welcher die verwandtesten Kasten voneinander trennt und dessen Wirkungen das Leben der Kolonisten verbittern, stammt einzig und allein aus den politischen Grundsätzen, nach welchen diese Gegenden seit dem 16. Jahrhundert beherrscht worden sind. Eine in den wahren Interessen der Menschheit hellsehende Regierung würde Einsichten und Kenntnisse mit Leichtigkeit verbreiten und den physischen Wohlstand der Kolonisten erhöhen, wenn sie nur nach und nach diese ungeheure Ungleichheit der Rechte und der Vermögenszustände verschwinden machte. Allein sie würde auch ungeheure Schwierigkeiten finden, wenn die Einwohner durch sie geselliger werden und wenn sie von ihr lernen sollten, sich samt und sonders für Mitbürger anzusehen. Bei ihrer Ansiedlung unter ackerbauenden Völkern, welche unter so komplizierten und despotischen Regierungen lebten, benutzten die Europäer alle Vorteile, die ihnen das Übergewicht ihrer Zivilisation, ihre List und das Ansehen, welches ihnen die Eroberung gab, gestattete. Aber diese besondere Lage und das Gemisch der Rassen, deren Interessen einander geradezu entgegen sind, wurden auch zu einer unerschöpflichen Quelle von Hass und Uneinigkeit. Der Mutterstaat sucht im Bürgerzwist, im Gleichgewicht der Macht und des Ansehens und in der Verwicklung aller Triebfedern einer großen politischen Maschine seine Sicherheit und arbeitet unaufhörlich daran, den Parteigeist zu nähren und den Hass zu vermehren, welchen die Kasten und die konstituierten Autoritäten von Natur aus gegeneinander hegen. Und aus solchem Stand der Dinge entspringt eine Bitterkeit, welche alle Genüsse des gesellschaftlichen Lebens stört. Was heißt das nun? Wollte Humboldt, wie Egon Erwin Kisch vermutete, einen revolutionären Umsturz und damit das gewaltsame Ende des Kolonialregimes? Oder glaubte er an friedliche, von Spanien ausgelenkte Veränderungen? Ulrike Leitner von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften? Humboldt hat ja die Zustände in Lateinamerika heftig kritisiert, auch in seinen Werken noch, obwohl er da etwas vorsichtiger war. Deswegen wurde er eben oft als Vorkämpfer einer Unabhängigkeitsrevolution bezeichnet. Aber wir wissen heute, vor allen Dingen aufgrund der inzwischen edierten Tagebücher, die wir kennen, und Briefe und anderer authentischer Äußerungen Humboldts, dass man das so nicht sagen kann, sondern er lässt sich eher auf die Rolle eines Reformers, eines Vertreters eines gerechten Liberalismus und gesunden wirtschaftlichen Aufschwungs festlegen. Seine kritische Haltung gegenüber menschenunwürdiger Behandlung und der Sklaverei auf der einen Seite und einer revolutionären Haltung auf der anderen Seite sind oft gleichgesetzt worden. Humboldt war ja geprägt durch die Ideale der Französischen Revolution. Und Humboldt glaubte an den zivilisatorischen Fortschritt, bei dem die Wissenschaft eine große Rolle spielte. Nur kurz nachdem Humboldts Mexiko-Buch zunächst auf Französisch erschienen war, begann der bewaffnete Kampf gegen die Kolonialherren, der im September 1821 mit der Unabhängigkeitserklärung Mexikos endete. Im Norden Südamerikas war es der aus einer vermögenden kreolischen Familie stammende Simón Bolívar, der die Freiheitsbewegung gegen die Spanier anführte. 1821 rief er seine Republik Großkolumbien aus, zu der die heutigen Staaten Kolumbien, Ecuador, Panama sowie Teile von Peru und Guyana gehörten. 1825 wurde der Name der Republik zu Ehren Bolívars in Bolivien geändert. 5 Jahre später trat Bolívar enttäuscht als Präsident zurück, nachdem es über die von ihm beanspruchte Machtfülle zu Auseinandersetzungen gekommen war. Trotzdem wird Bolívar bis heute als Freiheitsheld in Südamerika verehrt. Humboldt und Bolívar waren befreundet. Bereits 1804 hatten sie sich in Paris getroffen und blieben über Jahrzehnte verbunden. Von Europa aus äußerte Humboldt Sympathien für den Freiheitskampf Bolívars, obwohl der nicht ohne Blutvergießen ablief. Um die Freundschaft zwischen Humboldt und Bolívar ranken sich mehr oder weniger wahre Geschichten. Eine davon erzählt Oliver Lubrich. Der Legende zufolge soll er in Paris bei einer Begegnung mit Simón Bolívar diesem gesagt haben: Ihr Land ist reif für die Unabhängigkeit, aber ich sehe nicht den Mann, der sie erreichen kann. Und die Ironie ist dann eben genau die, dass er ihn in diesem Moment sah, beziehungsweise Bolívar sich durch Humboldt ermutigt, inspiriert gefühlt haben soll, in seine Heimat zurückzukehren und dort den Unabhängigkeitskrieg zu führen. In einem Roman von Gabriel García Márquez, dem großen kolumbianischen Schriftsteller über Simón Bolívar, mit dem Titel Der General in seinem Labyrinth, erinnert sich der gescheiterte Bolívar nach der Unabhängigkeitsrevolution, gescheitert an seinem Traum, eine panamerikanische Republik einzurichten, an seine Begegnung mit Humboldt und sagt, Humboldt hat mir die Augen geöffnet. Schon bevor sie den Deutschen an Bord nahmen, hatte er an den Baron denken müssen. Er konnte sich nämlich nicht vorstellen, wie jener in dieser Wildnis hatte überleben können. Er hatte ihn in seinen Pariser Jahren kennengelernt, als Humboldt gerade von seiner Reise durch die Äquinoxialländer zurückgekehrt war. Ebenso wie Intelligenz und Weisheit überraschte ihn an dem Mann der Glanz einer Schönheit, die er bei einer Frau noch nie gesehen hatte. Am wenigsten überzeugte ihn noch Humboldts Gewissheit, dass die spanischen Kolonien reif für die Unabhängigkeit seien. Das hatte dieser so gesagt, ohne ein Zögern in der Stimme, als es ihm selbst noch nicht einmal bei einer sonntäglichen Träumerei in den Sinn gekommen war. Es fehlt nur der richtige Mann, hatte Humboldt zu ihm gesagt. Der General erzählte das viele Jahre später José Palacios, als er sich in Cusco vermutlich über alle Welt erhoben sah, hatte die Geschichte doch gerade bewiesen, dass er der richtige Mann war. Er erzählte es niemandem sonst. Wann immer aber die Sprache auf den Baron kam, nützte er die Gelegenheit, dessen Weitsicht Tribut zu zollen. Humboldt hat mir die Augen geöffnet. Tatsächlich, so die Humboldt-Biografin Andrea Wulff, sei Bolívars Kampf durch die Schriften von Humboldt gestärkt worden. Und sie meint damit nicht nur Humboldts publizistische Attacken gegen Kolonialismus und Sklaverei, sondern auch seine naturwissenschaftlichen Schriften. Es schien fast so, vermutet sie, als begriffen die Kolonisten erst durch seine Beschreibung der Landschaften, Pflanzen und Menschen, wie einzigartig und herrlich ihr Kontinent war. Humboldt dokumentierte diese Schönheit in prachtvoll illustrierten Bänden. Aber um zu diesem Wissen zu gelangen, hatte er immer wieder Kompromisse machen müssen. Er reist eben mit dem Visum des spanischen Königs und unterstützt durch die spanischen Kolonialverwaltungen in einem System der europäischen kolonialen Durchdringung Amerikas, also durchaus als jemand, der sich dieses Systems bedient und der, wenn man es jetzt kritisch zuspitzen wollte, auch in gewisser Weise ein Kollaborateur des spanischen Kolonialismus ist und auch sein muss, weil er sonst dort nicht hätte reisen können. Zugleich hat er eben Kontakt zu Widerstandsgruppen, bestärkt diese auch in ihrer Vorstellung von einer Befreiung Amerikas vom Kolonialismus. Also er befindet sich in ambivalenten Situationen. Zu dieser ambivalenten Situation gehörte es, dass er ebenso mit den Spitzen der Kolonialverwaltung auskommen musste, wie mit den lokalen Herrschern. Und er sah sich als Protestant, der kritisch zur Rolle der Kirche stand, noch zu etwas anderem gezwungen. Er musste sich katholischen Missionaren anvertrauen, die gerade in den unzugänglicheren Teilen der spanischen Kolonien das Sagen hatten. Nicht wenige von ihnen übten eine Gewaltherrschaft über die zwangsgetaufte indigene Bevölkerung aus. Zu welchen jeder Menschlichkeit entblößten Exzessen es dabei kommen konnte, hat Humboldt in einer Geschichte festgehalten, die ihm von einem Mönch erzählt worden war. Er veröffentlichte sie als eigenständige Erzählung im Dezember 1826 in der New Yorker Zeitschrift Crystal Hunter. Der Missionar von San Fernando hatte seine Indianer ans Gestade des Rio Guaviare für einen jener feindseligen Streifzüge geführt, welche mit der Religion und den Gesetzen Spaniens gleichmäßig in Widerspruch stehen. In einer indianischen Hütte wurde eine Mutter vom Stamme der Guahiba mit 3 Kindern, wovon 2 noch minderjährig waren, angetroffen. Sie waren mit der Zubereitung von Maniokmehl beschäftigt. Jeder Widerstand wäre unmöglich gewesen. Der Vater befand sich auf dem Fischfang abwesend. Die Mutter suchte mit den Kindern zu entfliehen. Kaum aber hatte sie die Savanne erreicht, als sie sich von den Indianern der Mission, welche auf die Menschenjagd gehen, eingeholt sah. Mutter und Kind wurden hierauf geknebelt ans Ufer geschleppt. Der Ordensmann hatte in seinem Fahrzeug sitzend den Ausgang eines Unternehmens, an dessen Gefahren er keinen Teil nahm, abgewartet. Hätte die Mutter heftigeren Widerstand geleistet, so würden die Indianer sie getötet haben. Wo sich's um Seeleneroberungen, um die Conquista espiritual handelt, da ist alles erlaubt. Und man sucht vorzugsweise Kinder einzufangen, um sie in der Mission als Poitos oder Sklaven der Christen zu behandeln. Die Gefangenen wurden nach San Fernando gebracht, in der Hoffnung, die Mutter würde keinen Landweg zur Rückkehr in ihre Heimat finden. Allein die Entfernung von denjenigen ihrer Kinder, welche den Vater am Tage des Überfalls begleitet hatten, brachte das Weib zur höchsten Verzweiflung. Sie wollte die in der Gewalt des Missionars befindlichen Kinder zu den ihrigen zurückbringen. Und sie entfloh deshalb mehrmals mit ihnen aus dem Dorfe San Fernando. Die Indianer holten sie aber jedes Mal wieder ein. Und nachdem sie unbarmherzig mit Peitschenhieben gezüchtigt worden war, fasste der Missionar den grausamen Entschluss, die Mutter von den zwei mit ihr eingebrachten Kindern zu trennen. Sie wurden den Atabapo hinauf in die Missionen am Rio Negro geführt. Locker gebunden saß sie im Vorderteil des Fahrzeugs. Unbekannt mit dem ihr bestimmten Schicksal, schloss sie jedoch aus der Richtung der Sonne, dass sie sich immer weiter von ihrer Hütte und von ihrem Geburtsland entferne. Es gelang ihr, die Bande zu lösen, sie stürzte sich ins Wasser und schwamm dem linken Ufer des Atabapo zu. Die Strömung trieb sie an die Felsenbank, welche noch gegenwärtig ihren Namen führt. Auf dieser gelandet, verbarg sie sich im Gebüsch. Aber der Vorsteher der Missionen hieß seine Indianer gleichfalls landen und das Guahiba-Weib aufsuchen. Am Abend wurde sie zurückgebracht, auf den Felsen gestreckt und mit den Riemen aus Lamantinfell, welche in dieser Landschaft als Peitschen gebraucht werden und womit die Alkaden jederzeit versehen sind, grausam gezüchtigt. Mit starken Schlingen band man ihr die Hände auf den Rücken und schleppte die unglückliche Frau in die Mission von Jabita. Sie wurde hier in eine der Karawansereien, welche den Namen Casa del Rey führen, gebracht. Die Regenzeit war vorhanden und die Nacht stockfinster. Wälder, welche bis dahin für undurchdringlich gehalten wurden, trennen die Mission Jabita von derjenigen von San Fernando 25 Meilen weit in gerader Richtung. Die Flüsse sind die einzigen Straßen, welche man brauchen kann. Niemand hat jemals den Versuch gemacht, über Land von einem Dorf in das andere, wenn ihre Entfernung auch nur wenige Meilen betrug, zu gelangen. Alle diese Schwierigkeiten können eine Mutter, die von ihren Kindern getrennt wird, nicht abschrecken. Ihre Kinder sind in San Fernando de Atabapo. Sie muss wieder dorthin kommen, um sie aus der Gewalt der Christen zu befreien und ihrem Vater an die Gestade des Guaviare zurückzuführen. In der Karawanserei hütet niemand das Weib. Weil ihre Arme bluteten, hatten die Indianer von Jabita, ohne Vorwissen des Missionars und der Alkaden, sie nur locker gebunden. Mit den Zähnen gelang es ihr, die Bande völlig zu lösen. In der Nacht war sie verschwunden. Und am vierten Morgen wurde sie in der Mission von San Fernando in der Nähe der Hütte gesehen, wo ihre Kinder sich befanden. Was dies Weib ausgeführt hat, bemerkte der Missionar, welcher uns die traurige Erzählung machte, hätte der kräftigste Indianer zu unternehmen sich nicht getraut. Sie durchwanderte die Wälder in einer Jahreszeit, wo der Himmel beständig mit Wolken bedeckt ist und die Sonne nur wenige Minuten sichtbar wird. Allein die Überschwemmungen der Flüsse nötigten sie, von den Ufern entfernt, mitten durch den Wald ihren Weg zu nehmen, wo die Bewegung der Wasser beinahe unmerklich ist. Wie oft musste sie durch jene stacheligen Schlingpflanzen, welche ein Gitterwerk um die von ihnen umschlungenen Bäume bilden, aufgehalten werden? Wie oft musste sie schwimmend über die Flüsse setzen, welche sich in den Atabapo ergießen? Zu der Geschichte notierte Humboldt Anfang Mai 1800 in seinem Tagebuch, der Mönch habe ihm die fürchterliche Erzählung ohne Schüchternheit mit Gelächter berichtet. Dieses Mönchgesindel, so Humboldt, sei so unverschämt unmoralisch. Der Vorfall habe sich 1797 ereignet. Und er fügte hinzu, dass die Mönche die Indianer gern ohne kindliche Liebe und unempfindlich schildern würden, genau wie es die Insektensammler tun, welche versichern, dass die Käfer das Spießen nicht fühlen, um sie so desto besser zu martern. Diese Geschichte muss meiner Reisebeschreibung einverleibt werden, schloss Humboldt seinen Bericht. Sie findet sich in deutscher Übersetzung im vierten Band seiner Reise in die Äquinoxialgegenden des neuen Kontinents. Humboldts anrührender und zugleich wütend machender Bericht hat Adelbert von Chamisso 1836 zu einem langen Gedicht angeregt. Der Dichter und Naturforscher war selbst zwischen 1815 und 1818 auf einer Weltreise gewesen und dürfte Ähnliches erlebt haben. Chamisso erzählte in 41 Strophen die Geschichte so nach, wie er sie bei Humboldt gelesen hatte. Hier Anfang und Ende des Gedichts. Am Atabapo-Ufer ragt empor ein Stein, der Stein der Mutter, wohlbekannt dem Schiffer, der den Ort zur Rast erkor. So ward er unserem Humboldt auch genannt, als diesen Strom der Wildnis er befahren, von Wissensdurst und Tatenlust entbrannt. Der Stein der Mutter? Lasset mich erfahren, was redet dieser Stein mit stummem Munde? Was soll für ein Gedächtnis er bewahren? Es schwiegen die Gefährten in der Runde. Erst später, zu San Carlos angekommen, gab ihm ein Missionar die grausige Kunde. Er aber schwieg und schlug die Augen nieder und schien in sich zu beten. Red hinfort, dem ihn Befragenden zu stehen, vermied er. Doch was verschwiegen bleibt dem Humboldt dort? Aus seinem Buche schaurig widerhallt, es ward berichtet ihm am andern Ort. Sie haben fern nach Osten mit Gewalt sie weggeführt, die Möglichkeit zu mindern, dass sie erreiche, was ihr alles galt. Sie haben sie getrennt von ihren Kindern. Sie konnten Hoffnung fürder noch zu hegen, sie konnten nicht zu sterben sie verhindern. Und wie verzweifelnd die Indianer pflegen, sie war nicht seit der letzten Hoffnungsstunde, dass Nahrung ein sie nehme, zu bewegen. So ließ sie sich verhungern. Diese Kunde zu der Guahiba und der Christenbildnis erzählet jener Stein mit stummem Munde am Atabapo-Ufer in der Wildnis. In Humboldts amerikanischen Reisetagebüchern finden sich noch mehrere Berichte über Misshandlungen durch die Missionare, auf die im letzten Teil dieser Hördokumentation noch genauer eingegangen wird. Was ihn wütend und verzweifelt machte, konnte er nicht, wie sonst bei ihm üblich, als Artikel oder in Briefform veröffentlichen. Denn, um noch einmal daran zu erinnern, er reiste mit einer Sondergenehmigung des spanischen Königs. Sie hätte ihm jederzeit entzogen werden können. Dann wäre seine Reise zu Ende gewesen. Als er von dem Schicksal der Guahiba-Mutter hörte, war er noch kein Jahr in den spanischen Kolonien. Aber er hatte schon hautnah miterlebt, wie die Kolonialmacht vor allem mit den Indigenen, aber auch mit den Kreolen umging. Eine neue, fast noch schrecklichere Erfahrung machte er auf den Sklavenmärkten in Südamerika und besonders bei seinen beiden Aufenthalten auf Kuba. Oliver Lubrich, der zusammen mit Thomas Nährlich an der Berner Universität Humboldts sämtliche Schriften zusammengestellt hat. Humboldt begegnet in Amerika der Sklaverei, in Südamerika und vor allem dann in Kuba. In Kuba basiert die Wirtschaft der Insel ganz wesentlich auf dem Anbau von Zuckerrohr. Und auf den Zuckerplantagen wurden massenhaft Sklaven eingesetzt. Humboldt kann beobachten, wie Sklaven verkauft werden auf Märkten. Und er studiert auch in Archiven die Zahl der aus Afrika importierten Menschen, setzt sich mit diesem Problem auseinander, publizistisch. Er publiziert Artikel gegen die Sklaverei. Sein Buch über Kuba gipfelt in einem Manifest für die Abschaffung der Sklaverei. Auch seine Darstellung Kubas ist, wie sein Bericht über Mexiko, zunächst eine umfangreiche Landeskunde. Sie erschien in deutscher Übersetzung 1829, also nachdem die spanische Kolonialmacht fast alle ihre Besitzungen in Amerika verloren hatte. Goethe, dem Humboldt ein Exemplar gesandt hatte, zeigte sich einigermaßen verwirrt von dem umfangreichen statistischen Material, aber er bewunderte, wie hier das Erfahrungswerte, Erfahrene, Wissenswerte, Gewusste zusammengestellt und eine Weltübersicht so ganz vollkommen eröffnet ist, so Goethe wörtlich. Kuba war die letzte spanische Bastion auf dem amerikanischen Kontinent, suchte aber den Anschluss an die USA. Hatte er in seinem Mexiko-Buch das spanische Kolonialsystem angeprangert, so ist es in seinem Bericht über Kuba der Sklavenhandel. Der Begriff Neger war damals eine übliche Bezeichnung für aus Afrika stammende Menschen und ist von Humboldt nicht abwertend gemeint. Dem Reisenden, welcher Augenzeuge von dem war, was die menschliche Natur quält oder entwürdigt, ziemt es, die Klagen der Unglücklichen zu Gehör derer zu bringen, die sie lindern können. Ich habe den Zustand der schwarzen Menschen in Ländern beobachtet, wo die Gesetze, die Religion und die Nationalgewohnheiten dazu neigen, ihr Schicksal zu erleichtern. Dessen ungeachtet hat sich bei der Abreise aus Amerika mein Abscheu vor der Sklaverei, den ich aus Europa mitgebracht hatte, nicht vermindert. Geistreiche Schriftsteller haben vergeblich versucht, die Barbarei dieses Verhältnisses durch rauschende Worte zu verhüllen, indem sie die Namen von Negerbauern der Antillen, von schwarzer Lehenspflichtigkeit und von patriarchalischer Protektion erfanden. Man entheiligt die edlen Künste des Geistes und der Fantasie, wenn durch täuschende Zusammenstellungen oder gewandte Sophismen Unbilden zu rechtfertigen versucht werden, welche der Menschheit Unheil bringen und die heftige Erschütterungen herbeiführen müssen. In gewisser Weise war die Sklaverei für Alexander von Humboldt ein Schock, vor allem auf Kuba. Denn er konnte beobachten, Havanna als Stadt war auf den ersten Blick das, was man als Europäer seinerzeit zivilisiert nennen konnte. Eine Stadt, die an europäische Großstädte erinnerte. Zugleich ist in dieser Stadt zu beobachten, wie Menschen, wie Tiere öffentlich zum Verkauf angeboten werden und zu Tausenden unter erbärmlichsten Bedingungen auf Plantagen als Arbeitsinstrumente missbraucht werden. Ohne Zweifel ist die Sklaverei das größte aller Übel, welche die Menschheit gepeinigt haben. Es sei, dass man den Sklaven betrachtet, wie er seiner Familie in der Heimat entrissen und in die Schiffsräume eines für den Negerhandel zugerichteten Fahrzeugs geworfen wird, oder dass man ihn als einen Teil der Herde schwarzer Menschen, die auf dem Boden der Antillen zusammengepfercht wird, betrachtet. Wenn man, sagte einer der Zeugen in der durch das Parlament veranstalteten Untersuchung von 1789, die Neger peitscht, um sie auf dem Dach eines Negerschiffs tanzen zu lassen, wenn man sie zwingt, im Chor zu singen, Messe, Messe, Macaredal, lustig ist es, unter den Weißen zu leben, so beweist dies nur die Sorgfalt, welche wir auf die Erhaltung ihrer Gesundheit verwenden. Eine so zärtliche Sorge erinnert mich an die Beschreibung eines Autodafé, die ich besitze, und worin die Freigebigkeit gerühmt wird, mit welcher man Erfrischungen an die Verurteilten verteilte. Und an die Treppe, welche die Bediensteten der Inquisition im Inneren des Scheiterhaufens zu deren Bequemlichkeit einbauen ließen. Immerhin aber gibt es noch Abstufungen für die Individuen in solchen Leiden und Entbehrungen. Welcher Unterschied zwischen einem Sklaven, der im Haus eines reichen Mannes in Havanna und in Kingston dient oder auf eigene Rechnung arbeitet und seinem Herrn nur eine tägliche Löhnung zahlt, gegenüber dem in einer Zuckerpflanzung dienstbaren Sklaven. Aus den Drohungen, die gegen widerspenstige Neger gebraucht werden, mag man die Stufenfolge menschlicher Entbehrungen ablesen. Der Calesero, der Kutscher, wird mit dem Cafetal, der Kaffeepflanzung, bedroht. Der im Cafetal arbeitende Sklave mit der Arbeit in der Zuckerpflanzung. In dieser letzteren hat derjenige Neger, welcher ein Weib hat und in abgesonderter Hütte lebt, der zärtlich, wie die meisten Afrikaner es sind, nach vollbrachter Tagesarbeit im Schoß einer dürftigen Familie erwünschte Pflege findet, ein ungleich günstigeres Los als der vereinzelte und unter der Menge sich verlierende Sklave. Diese Verschiedenheit der Lage und Umstände muss denen unbekannt bleiben, welche die Antillen nicht selbst gesehen haben. Die fortschreitenden Verbesserungen auch in den Verhältnissen der Sklavenkaste selbst machen begreiflich, wie auf der Insel Kuba der Luxus der Herren und die Gelegenheit des Arbeitsverdienstes mehr als 80.000 Sklaven in die Städte ziehen ließen und wie die durch weise Gesetze begünstigten Freilassungen sich dermaßen wirksam erzeigen konnten, dass, um bei der gegenwärtigen Epoche zu bleiben, über 130.000 freie, farbige Menschen vorhanden sind. Bei sorgfältiger Erörterung der absonderlichen Lage jener Klasse mag es der Kolonialverwaltung möglich werden, durch Belohnung der Tüchtigkeit, Arbeitsliebe und häuslicher Tugenden nach dem Verhältnis der Entbehrungen das Schicksal der Neger zu verbessern. Es darf die Philanthropie nicht darin bestehen, ein wenig mehr Stockfisch und etwas weniger Geißelhiebe auszuteilen. Eine wahrhafte Verbesserung der dienenden Klasse muss sich auf alle physischen und moralischen Verhältnisse des Menschen ausdehnen. Wie geht beides miteinander einher? Zivilisation und Barbarei, die Fortschritte der Kultur und die Grausamkeit der Menschen. Das war für Humboldt als Aufklärer, der den Optimismus hatte, dass eigentlich seit der Französischen Revolution der Fortschritt der Menschheit linear zu denken ist, hin zu einer immer größeren Befreiung von Ungerechtigkeit, Aberglauben und Unterdrückung. Hier muss er nun feststellen, dass beides miteinander einhergeht und vielleicht sogar aufeinander beruht. Der Reichtum Kubas, der sich in einer zivilisierten Hauptstadt zeigt, und die massenhafte Ausbeutung von afrikanischen Arbeitssklaven. Er entwickelt daher etwas, das wir heute nennen könnten, den Gedanken, den wir heute beschreiben könnten, als eine Dialektik der Aufklärung. Zivilisation und Barbarei stehen nicht nur in einem Verhältnis des Widerspruchs zueinander, sondern sie können auch koexistieren, ineinander umschlagen und aufeinander beruhen. Die europäische Zivilisation beruht auf Gewalt. Diese Erkenntnis hat er spätestens in Kuba in der Konfrontation mit der Sklaverei. Wenn nach und nach die Bande der Sklaverei aufgelöst werden wollen, so ist dazu erforderlich die strengste Handhabung der Gesetze gegen den Negerhandel, diffamierende Strafen gegen die, welche dieselben verletzen, die Errichtung gemischter Gerichtsstellen und das nach gerechter Gegenseitigkeit angewandte Recht der Untersuchung der Schiffe. Man weiß mit ziemlicher Gewissheit, dass die britischen Antillen allein in den 106 Jahren, die dem Jahr 1786 vorangingen, über 2.130.000 Neger von den afrikanischen Küsten bezogen haben. Beim Ausbruch der Französischen Revolution lieferte der Negerhandel jährlich 74.000 Sklaven, von denen die britischen Kolonien 38.000 und die französischen 20.000 bezogen haben. Der Beweis wäre leicht zu führen, dass der gesamte Antillenarchipel, worin gegenwärtig kaum 2.400.000 Neger und Mulatten, Freie und Sklaven vorhanden sind, im Zeitraum von 1670 bis 1825 nahe an 5 Millionen Afrikaner erhalten hat. Bei diesen empörenden Berechnungen des Menschenkonsums ist noch keine Rücksicht genommen auf die Zahl jener unglücklichen Sklaven, die während der Überfahrt zugrunde gingen oder als verdorbene Ware in die See geworfen wurden. Es gibt einige Lebensthemen Alexander von Humboldts, und dazu gehören sicherlich der Kolonialismus und auch die Sklaverei beschäftigt ihn jahrelang, jahrzehntelang. Er behandelt sie in seinem Buch über Kuba und in einer Reihe von Artikeln. Und er erreicht mit diesen Artikeln auch ein öffentliches Echo. Er wird damit zu einem Autor, der nicht im akademischen Elfenbeinturm verharrt, sondern geradezu die politische Bühne betritt, sich öffentlich einmischt, für die Abschaffung der Sklaverei sich engagiert. Diese Texte werden in den USA publiziert, aber zum Beispiel auch in Bombay in Indien. Das heißt, man interessiert sich in einer anderen Kolonie für Humboldts Kritik an der kubanischen Sklaverei. Diese Veröffentlichung hatte Brisanz, denn in den Südstaaten der USA war der Einsatz von Sklaven in der Baumwollernte üblich. Erst 1865, nach dem Ende des Sezessionskriegs, wurde die Versklavung von Menschen grundsätzlich verboten. Auf Kuba hielt sich der Sklavenhandel sogar bis 1886. Als Humboldt am Ende seiner Reise durch die spanischen Kolonien 1804 den amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson in Washington besuchte, verstanden sich die beiden hervorragend. Jefferson interessierte sich für die naturwissenschaftlichen Forschungen und bewunderte die in 40 Kisten gesammelten Pflanzen, Steine und andere Objekte, die Humboldt und sein Begleiter Bonpland mit nach Europa nehmen wollten. Aber, so die Humboldt-Biografin Andrea Wolf, bei einem Thema waren der amerikanische Präsident Jefferson und Humboldt keineswegs einer Meinung: der Sklaverei. Für Humboldt waren Kolonialismus und Sklaverei im Grunde ein und dasselbe, verwoben mit der Beziehung des Menschen zur Natur und der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen. Humboldt wurde nie müde zu verdammen, was er das größte Übel nannte. Zwar wagte er nicht, den Präsidenten selbst zu kritisieren, aber er äußerte gegenüber William Thornton, Jeffersons Freund und Architekten, dass Sklaverei eine Schande war. Natürlich verringere sich die Baumwollproduktion, wenn es keine Sklaven mehr gäbe, sagte Humboldt. Aber das Gemeinwohl bemesse sich nicht nach dem Wert seiner Exporte. Gerechtigkeit und Freiheit seien wichtiger als Zahlen und der Reichtum einer kleinen Schicht. Selbst noch ein Jahr vor seinem Tod, Humboldt war fast 90 Jahre alt, führte er seinen Kampf gegen den Sklavenhandel weiter. Er hatte noch miterleben müssen, wie seine politischen Schriften in einzelnen Ländern, auch in den USA, zensiert worden waren. An den Geologen Julius Fröbel, der im Paulskirchenparlament gesessen hatte und lange im amerikanischen Exil leben musste, schrieb er am 11. Januar 1858 einen Brief, der auch eine bittere Lebensbilanz enthielt. Ihre nächste Schrift, Die politische Zukunft von Amerika, möchte ich, der Urmensch, noch erleben. Fahren Sie fort. Die schändliche Vorliebe für Sklaverei, die Betrügereien mit der Einfuhr sogenannter frei werdender Neger, ein Mittel zu den Negerjagden im Innern von Afrika zu ermutigen, zu brandmarken. Welche Gräuel man erlebt, wenn man das Unglück hat, von 1789 bis 1858 zu leben. Mein Buch gegen die Sklaverei ist zwar in Madrid nicht verboten, hat aber in den Vereinigten Staaten, die Sie die Republik vornehmer Leute nennen, nur mit Weglassung alles dessen, was die Leiden farbiger, nach meinen politischen Ansichten zum Genuss jeder Freiheit berechtigten Mitmenschen betrifft, kaufbar werden können. Noch dazu der Bannfluch über die anderen Menschenrassen, vergessend, dass die älteste Kultur der Menschheit vor der weißen, hellenischen, in Assyrien, in Babylon, im Niltal, in China das Werk farbiger Menschen war. Ich lebe arbeitsam, meist in der Nacht, weil ich durch eine immer zunehmende, meist sehr uninteressante Korrespondenz unbarmherzig gequält werde. Ich lebe unfroh im 89. Jahre, weil von dem vielen, nach dem ich seit früher Jugend gestrebt, so wenig erfüllt worden ist. Alexander von Humboldts Unbekannter Kosmos. Kapitel 4. Humboldt als Kritiker von Kolonialismus und Sklaverei. Feature von Hans Sarkovic. Es sprachen Birgitta Asheuer, Friederike Ott, Moritz Bliquet, Reinhard von Stolzmann und als Alexander von Humboldt Ulrich Nöten. Ton und Technik Roland Grosch, Melanie Inden, Ursula Potyra und Mike Weißzack. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Mehr Reportagen, Dokumentationen und Features gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.